Okay, Father, bless these words again, we ask in Jesus' Vater, name. Wir bitten nochmals, dass du diese Worte segnen mögest. Amen. Amen. Amen. Amen. Want to read an email we got today, this week? Ich möchte euch eine Mail vorlesen, die ich diese Woche erhalten habe. Okay, it says this, hi Rob. Da heißt es, hi Rob. On Monday, a beggar went through the subway just as usual. Am Montag ist, wie so oft, ein Bettler durch die U-Bahn gegangen. Again, I thought by myself, whether these people collect money for themselves. Und mir kam wieder der Gedanke, ob diese Leute wirklich für sich selber sammeln. Or if others are sending them to the streets. Oder nur von anderen auf die Straße geschickt werden. And as a fact, may not gain anything from the money they collected. Und selber nichts davon haben. Right at that moment, I remembered, I still had a banana in my backpack. Da ist mir eingefallen, dass ich eine Banane im Rucksack habe. I knew I could do something good for him. Und wusste, dass ich diesem Mann damit auf jeden Fall etwas Gutes tun kann. By giving him my banana. Ich gab sie ihm. I just gave it to him right away and he took it saying, thanks boss. Ich gab sie ihm und er nahm sie mit den Worten, danke Boss, entgegen. He went on, but turned around again and showed me thumbs up. Er ging weiter und drehte sich nochmals um, zeigte mir den Daumen hoch. And smiled brightly. All over his face. Und strahlte mich an. It was so beautiful seeing that guy smiling. Es war so schön, ihn lächeln zu sehen. That only later on I realized that I had just deposited into my own bank account. Es war so schön, ihn lächeln zu sehen, dass ich erst dann gemerkt habe, dass ich gerade in eines meiner Konten eingezahlt habe. While I got out of the subway, als ich ausgestiegen bin, I kept thinking about writing and telling you the story. Und mir noch dachte, dass ich dir das unbedingt schreiben muss. Only a few meters away, an old lady fell down. Ist einige Meter vor mir eine alte Frau gestürzt. Following the reaction, my following reaction of helping her was so just a reflex. Meine Reaktion, ihr zu helfen, war wie ein Reflex. My feet just started running. Meine Beine sind einfach losgelaufen. Afterward, I couldn't do anything else but smile. Danach konnte ich selber gar nichts anderes als zu strahlen. All over my face. Als zu strahlen. Jesus made it clear in Mark chapter 12. Also Jesus hat das klargestellt in Markus 12. That we have four intelligences. Dass wir vier solche Intelligenzen haben. Love the Lord your God with all your heart. So liebt den Herrn mit all eurem Herzen. That can be called your SQ or your spiritual intelligence. Das könnte man die spirituelle oder geistliche Intelligenz nennen. Love the Lord your God with all your soul. Dann liebe deinen Herrn mit all deiner Seele. That's your emotional intelligence. Das spricht von der emotionalen Intelligenz. Or your social intelligence. Oder von deiner sozialen Intelligenz. And love the Lord your God with all your mind. Und liebe den Herrn mit all deinem Verstand. Right. Your mental intelligence. Die mentale Intelligenz. Or your IQ in English. Oder der IQ. And also your body. Und dann noch der Leib. Your physical intelligence. Die physische, körperliche Intelligenz. Our body is so smart. Unser Leib ist so klug. Our liver and our kidneys. Unsere Leber, unsere Nieren. And the way our lungs work when we're sleeping. Wie unsere Lungen funktionieren, wenn wir schlafen. And everything that's going on inside of our body that we have no idea about. Alles, was das sich im Körper so alles tut, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Our body is so intelligent. Unser Körper ist so intelligent. That if we would just listen to it, Und wenn wir einfach darauf horchen würden, our body knows. Unser Körper our body weiß. Knows what it needs. Er weiß, was wir brauchen. Right? It craves certain things. Gewisse Dinge verlangt er. I mean, it also craves certain bad things too. Also er verlangt auch gewisse schlechte Dinge. But if we're doing things right, aber wenn wir die Dinge richtig right, machen, we can hear the signals it's sending. Dann können wir diese Signale empfangen, die aussendet. Well, this person invested in their EQ, in their emotional intelligence. Nun, diese Person hat investiert, und zwar in ihren emotionalen Quotienten. We've been likening this unto four bank accounts. Und wir wollen das eben vergleichen mit vier Bankkonten. That you have to make deposits in each of these areas. Und dass du in jedem dieser Bereiche Einzahlungen machen musst. You cannot neglect one of them. Du kannst einen Bereich nicht einfach auslassen. Or you will be imbalanced. Oder du bist eben im Ungleichgewicht. And I like that. He said, I realized that I had made a deposit in one of my bank accounts. Und ich mag das, wie es da heißt, eben, ich habe begriffen, dass ich jetzt etwas eingezahlt habe in eines meiner Bankkonten. Someone else wrote, I love these messages. Jemand anderer hat geschrieben, ich mag diese Botschaften. I even started to walk each day at least 30 minutes. Ich habe sogar begonnen, jeden Tag jetzt 30 Minuten spazieren zu gehen. To make deposits in my PQ, my physical intelligence. Um in Bezug auf meine körperliche Intelligenz einzuzahlen. Where I am totally bankrupt. Wo ich ja total im Minus bin. And I am paying for it with headaches and backaches. Und ich, I am paying for it. Also wenn ich zahle dafür, ja, with headaches and backaches, indem ich Kopfschmerzen right. habe und auch Rückenschmerzen. And then that affects your emotions. Das hat wieder Auswirkungen auf deine and Gefühle. Then that affects the way you think. Auf deine Art zu denken. And then you get spiritual projections. Dann kriegst du spirituelle Projektionen. And then you have to go for counseling. Dann musst du wieder in Seelsorge gehen. And the counselor has to figure out in which bank account went bankrupt first. Und der Seelsorger muss sich dann überlegen, nun, welches Konto hat er zuerst überzogen? Okay. This morning I'd like to talk about another bank account. Heute möchte ich über ein weiteres Bankkonto sprechen, that we have. Das wir haben. And it's our heavenly bank account. It's a real account. Und das ist unser himmlisches Bankkonto, unser wirkliches. It's not just symbolic, it's a real account. Und das ist ein wirkliches, wahrhaftiges Bankkonto, nicht nur symbolisch. In Romans chapter 4, in Römer 4, in verse 3, in Vers 3, in the amplified version, da heißt es in der erweiterten Übersetzung, it says that God accredited his righteousness to our account. Da heißt es, dass Gott seine Gerechtigkeit uns zugerechnet hat. And that has a direct effect on our SQ. Und das hat direkte Auswirkungen auf unseren SQ. That is the essence of our SQ. Das ist sozusagen das Wesen unseres geistlichen Intelligenz. Because in Romans 5:5, weil in Römer 5:5, it says that the love of God heißt es, dass die Liebe Gottes is shed abroad in my heart. In meinem Herzen ausgegossen ist. It floods the bank account, my spiritual bank, my spiritual account. Das überfließt sozusagen, überflutet mein geistliches Konto. And this is the knowledge of the cross. Und das ist das Wissen, die Erkenntnis über das Kreuz. This is that God demonstrated his love for us. Das heißt, dass Gott seine Liebe für uns demonstriert hat. By dying for us while we were yet sinners. Indem er für uns starb, als wir noch Sünder waren. And the Holy Spirit takes that reality and he fills our heart with it. Und der Heilige Geist nimmt diese Realität und erfüllt damit unser Herz. By faith. Durch den Glauben. Through our faith as we grasp it. Durch den Glauben erfassen wir das. If we somehow could check through some kind of online computer to heaven. Also wenn wir das irgendwie auf einem himmlischen Computer checken können und durchschauen könnten. Have you ever bought something online and downloaded it to your computer? Habt ihr irgendwann einmal online etwas schon gekauft und like, dann downloaded? Like a book or an audio, some kind of an audio book. Irgendwas, ein Buch oder eine Audio. And then you, it says download here after you pay from your Visa card. Und dann, wo es dann steht, download hier, habt ihr gedrückt, nachdem gezahlt wurde mit einer Kreditkarte. You tell it where you want it downloaded, you hit the button and it's working and suddenly. Also da drückt man auf den Knopf und dann arbeitet das, das läuft. Bingo, there it is. Plötzlich ist es da. Right on your desktop. Direkt auf eurem Bildschirm. You click it. Du klickst an and it works. Und es funktioniert. It's yours. Das gehört jetzt dir. In heaven we have an account. Im Himmel haben wir auch ein Bankkonto. Every single one of us have an account. Jeder einzelne von uns hat das. And in that account, und in diesem Konto, if we are believers, so wenn wir Gläubige sind, God has deposited the righteousness of Christ. Hat Gott die Gerechtigkeit Christi schon hineingetan. If you could get the readout on your account, und wenn man den Auszug lesen könnte von diesem Konto, we would be in tears. Dann hätten wir Tränen in den Augen. We would be so emotionally happy. Dann wären wir so glücklich in unseren Gefühlen. To see that the righteousness of Christ has been accredited to us. Zu sehen, dass die Gerechtigkeit Christus von Christus uns zugerechnet worden ist. God has an account. Gott hat dieses Konto for us. Für uns. In Philippians chapter 4 verse 17. In Philipper 4:17 Paul talks about a gift that was given to him by the Philippian church. Da spricht der Paulus von einer Gabe, die ihm gegeben wurde von der Philipper Gemeinde. And he says, you know, I'm so thankful for the gift. Und er sagt, ich bin so dankbar für diese Gabe. Because the other churches did not support me, but you supported me time and time again. Weil die anderen Gemeinden, die haben mich nicht unterstützt, aber ihr habt das immer wieder gemacht. But more than the gift, aber noch mehr als dieses Geschenk, I'm actually happy for you. Bin ich dankbar und glücklich für euch. Because this is being accredited to your account, weil euch das im Himmel oder in zu eurem Konto zugerechnet wird. Your account, zu eurem Konto. In Matthew chapter 6, in Matthäus 6, Jesus said, "Don't store your treasures on earth." Da sagt Jesus, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, where they can be stolen, wo sie gestohlen werden können, but store them in heaven, sondern schafft sie euch im Himmel, where no one will steal them. Niemand kann sie dort stehlen. And where your treasure is, und wo dein Schatz ist, that's where your heart is. Wird auch dein Herz sein. I'd like to just shortly talk about something that is really important, and we've talked about it before. Ich möchte nun kurz über etwas sprechen, das wirklich wichtig ist, und wir haben auch schon einmal darüber gesprochen. And you will be thankful that I talked about it this morning once you get to heaven. Und ihr werdet dankbar sein darüber, dass über das gesprochen wurde, wenn ihr dann einmal im Himmel ankommt. I was thankful that I heard it 34 years ago. Und ich bin auch dankbar gewesen, wie ich das vor 34 Jahren gehört hatte. By the way, September 20th, I was a Christian now 35 years. Übrigens, mit dem 20. September bin ich jetzt 35 Jahre lang Christ. Spirit-filled walking with the Lord. Also geisterfüllt und mit dem Herrn gehend. I've always believed since I was a little boy. Ich habe immer geglaubt, seit ich ein kleiner Junge war. But I received the Holy Spirit at 18. Aber ich habe dann mit 18 den Heiligen Geist empfangen. 35 years. Vor 35 Jahren. If the Lord would come back this week, also wenn der Herr diese Woche zurückkäme, I'm a happy man. Bin ich ein glücklicher Mann. I have lived an awesome 35 years. Ich habe ganz wunderbare 35 Jahre gelebt. I have no regrets. Ich habe da keine Sachen zu bereuen. I have pressed on with all of my heart, bin von ganzem Herzen nach vorne gegangen. All of my soul, mit meiner ganzen all Seele, of my mind, mit meinem ganzen Verstand and all of my strength. Und mit meiner ganzen Kraft. I'm happy. Ich bin glücklich. If the Lord is not coming back, aber wenn der Herr nicht zurückkommt, this year, dieses Jahr, and I have another 5 or 10 or 25 or 40 years left, wenn ich vielleicht wieder noch 5 oder 10 oder 20 oder 40 Jahre habe, I want to finish stronger than I started. Dann möchte ich aufhören noch viel stärker als ich begonnen hatte. I want to honor the Lord in all I do. Ich möchte den Herrn in allen Dingen ehren. The Lord has made a major deposit into our accounts. Und der Herr hat wirklich eine große Einzahlung getätigt in unserem Cross. Er hat Christus ans Kreuz geschickt. Jesus died this horrendous death. Und Jesus ist diesen unglaublich schmerzvollen Tod gestorben. So that he could purchase us. So dass er uns erkaufen kann. So that he could transfer his own righteousness to our account. So dass er seine eigene Gerechtigkeit in unser Konto hineingeben kann. And now he wants me to walk a life with him. Und nun möchte er, dass ich ein Leben mit ihm wandle. Out of thankfulness. Und zwar heraus aus Dankbarkeit. Right? He wants me to do what's right. Er möchte, dass ich das Richtige tue. He wants me to do what's good. Er möchte, dass ich das Gute tue. Not because I'm good. Nicht weil ich gut bin. But because he loves me. Sondern weil er mich liebt. He demonstrated that love to me by dying on the cross. Und er hat diese Liebe zu mir durch seinen Tod am Kreuz demonstriert. He not only demonstrated, but he transferred the effects of it to my account. Und er hat nicht nur diese Sache demonstriert, sondern er hat auch die Auswirkungen dieses Todes auf mein Konto gutgeschrieben. He loves me. Er liebt mich. Everything that we do, alles was wir tun, needs to be done because he loves me. Muss gemacht werden, weil er uns liebt. I study my Bible because God loves me. Ich studiere in meiner Bibel, weil Gott mich liebt. Anything other than that will get us into trouble. Alles andere als das würde uns Schwierigkeiten bringen. Knowing your Bible doesn't make you spiritual. Deine Bibel zu kennen macht dich nicht zu einem geistlichen Menschen. Memorizing Bible verses does not make you spiritual. Bibelverse auswendig zu lernen macht dich nicht geistlich. Any of the spiritual disciplines don't make us spiritual. Keine dieser geistlichen Disziplinen macht uns geistlich. If we're doing them because we think we're good. Wenn wir sie tun, weil wir denken, wir sind gut. We do them because God is good. Aber wir tun sie, weil Gott gut ist. Because he loves us. Und weil er uns liebt. I mean, we're good in a broad sense. Ja, im breiten Sinne des Wortes sind wir gut. But in a strict sense, we missed the entire mark. Aber genau genommen haben wir das Ziel verfehlt. Now I want to talk this morning about tithing. Nun, ich möchte heute Morgen über das Geben des Zehnten sprechen. And giving. Über das Geben. If the Lord would come back today, so wenn der Herr heute zurückkäme, how would you feel about the way you honored the Lord in your giving? Wie würdet ihr euch dann fühlen in dem Belangen, wie ihr gegeben habt? Your tithe, das Geben des Zehnten, your 10% of your income, also 10% eures Einkommens zu geben. Your offering is above it. Das, was dann noch eine Spende ist, geht darüber hinaus. Now for some this is a very like, oh boy, I don't like this theme. Und für manche vielleicht ist das hier so, ah, das mag ich überhaupt nicht, dieses Thema. Just relax, relax. Entspannt euch. It's not going to be any pressure today. Entspannt euch. Relax. I want you to leave today so excited. Ich möchte, dass ihr heute da wirklich ganz aufgeregt weggeht. So excited because. Ganz gespannt, weil. If we understand it. Weil wenn wir das verstehen. It is the most awesome opportunity that God is giving us. Ist es die unglaublichste Gelegenheit, die Gott uns gegeben hat? I mean, God could have just forgiven us. Ich meine, Gott hätte uns einfach nur vergeben können. And that's the first way that God loves us. Und das ist die erste Art und Weise, wie Gott uns liebt. Let God love you. Also lass es zu, dass Gott dich liebt. The best way is get along with him. Das Beste wäre einfach mit ihm gut auszukommen. And pour your heart out. Und dein Herz auszuschütten. About all the things you do wrong. Mit all den Dingen, die du falsch machst. And just say, Lord, cleanse me. Und einfach zu sagen, Herr, bitte reinige mich. Look at me. Schau mich an. And look at that. I don't know if I can go through this. Oh God, cleanse me. Also bitte reinige mich, Herr. Please cleanse me. Bitte mach mich wieder rein. And let him love you. He'll love you. Und es zuzulassen, dass er dich liebt. You get chills down your back, and Holy Spirit will fill you. Dann läuft die Gänsehaut runter und you'll say, I feel God's love. Ich fühle die Liebe Gottes. He also loves us by pouring his grace upon us. Aber er liebt uns auch, indem er seine Gnade über uns ausgießt. Not just loving us in our sin. Also nicht uns in unserer Sünde liebend. To cleanse us, um uns zu reinigen, but also to strengthen us, sondern um uns auch zu stärken, in our weaknesses that are not sin, in unseren Schwächen, die keine Sünde sind, so that we can say, I can do all things through Christ who strengthens me, so dass ich dann sagen kann, ich kann alles tun in Christus, der mich stark macht. I want to spend my life honoring the Lord. Ich möchte mein Leben so leben, dass ich den Herrn Ehre gebe. 1 Samuel chapter 1 verse 30. 1. Samuel 1:30. In light of the priest Eli, im Lichte des Priesters Eli, who did not live a life that honored the Lord, der kein Leben der Ehre für Gott lebte. The Lord said to him, "You have honored your sons more than you have honored me." Der Herr zu ihm gesagt, du hast deinen Söhnen mehr Ehre gegeben als mir selbst. And his sons were these wicked guys. Und seine Söhne waren wirklich böse Jungs. And he never stepped in to stop them. Und er ist dann niemals aufgestanden und hat ihnen gesagt, because you did not honor me. Und Gott hat gesagt, weil du mich nicht geehrt hast, you honored your wicked sons, sondern deine bösen Kinder da I'm going geehrt to take the priesthood out of your family. Werde ich die Priesterschaft aus deiner Familie rausnehmen. And he did in the time of David. Und er machte das dann zur Zeit Davids. When all the priests were slain, als all die Priester dahingeschlachtet wurden, the word of the Lord was fulfilled. Erfüllte sich das Wort des Herrn. And God said to Eli, und Gott sagte zu Eli, I will honor those who honor me. Ich werde die ehren, die auch mich ehren. But if you think lightly of me, aber wenn du nur leicht über mich denkst, then I will think lightly of you. Dann werde ich auch leichtfertig über dich denken. I want to spend my life honoring God. Also ich möchte mein Leben leben und Gott ehren. And one of the most important areas is my finances. Und eine der wichtigsten Gebiete ist sind meine Finanzen. We have to honor God first. Wir müssen Gott zuerst ehren. This is the most important thing. Das ist das Wichtigste. It's in Proverbs chapter 3 verse 8 and 9. In den Sprüchen 3, den Versen 8 und 9 steht das. Honor the Lord first. Ehrt Gott, den Herrn, zuerst. From all you have. Von all dem, first. Was ihr habt. Not at the end. Nicht am Ende. It has to be first. Zuerst muss das kommen. Honor the Lord first. Zunächst als erstes muss das so kommen. When you get a gift, Also wenn du ein Geschenk when bekommst, you get an inheritance, oder wenn du eine Erbschaft when you bekommst, get a settlement from your insurance company, oder wenn du eine Auszahlung von deiner Versicherung when you bekommst, get a tax return, oder eine Steuerrückzahlung, when you get your, paycheck, oder deinen Check, dein Gehalt. Honor the Lord first. Ehrt den Herrn zuerst. First, if you honor me, I will honor you. Wenn ihr mich ehrt, werde ich euch ehren. Now that has to be grabbed with faith. Und das muss man im Glauben erfassen. That you can't let that just sit there in a religious mindset. Das kannst du nicht bloß in einer religiösen Gesinnung da aufnehmen. You got to move it from your IQ over to your SQ. Du musst das von deinem IQ hinüber transferieren zu deinem SQ. And know that God is speaking. Und wissen, dass Gott spricht. Honor me with your wealth. Ehrt mich mit eurem Vermögen. And I will multiply it. Und ich werde das dann vermehren. So that you can do even more good. So dass ihr noch mehr Gutes tun könnt. That is a deal. Das ist ein Geschäft. That's a deal. Das ist ein Geschäft. God wants to call all of us to be stewards. Gott möchte, dass wir alle Verwalter sind. Now, I would say that less than 50% of our church understands this. Ich würde sagen, ein bisschen weniger als 50% unserer Gemeinde versteht dieses. So to the ones that understand this. Also zu denen jetzt, die das verstehen. Who, by the way, if they did not, die übrigens, wenn sie das nicht täten, we could close the doors tomorrow. Dann könnten wir morgen zusperren. Our church is sitting on the foundation of people who believe this principle. Also die Gemeinde ruht auf dem auf dieser Grundlage, dass manche Leute dieses Prinzip ehren. And I'm guessing that 20% of the people in our church. Und ich rate mal, dass circa 20% der Leute in der Gemeinde are carrying 80% of the cost. Circa 80% der Kosten in der Gemeinde tragen. They're tithers. Dass die das den Zehnten geben. If we didn't have them, aber wenn wir sie nicht hätten, there'd be no praise evening here. There'd be no praise evening. Dann gäbe es hier keinen Lobpreisabend. Everything that we do, we just have to close the doors. Also alles, was wir tun, wir müssten wirklich zusperren. I'm giving my whole heart, my soul, my body, everything. Also ich gebe alles, mein ganzes Herz, meine Seele, mein to the alles. Lord, to this church. Dem Herrn und dieser Gemeinde. I know that if I put all the work into my own life that I put into this church. Und ich weiß auch, dass wenn ich all meine Arbeit, die ich in die Gemeinde hier lege, in mein eigenes Leben gäbe, I would be doing very well. Dann wird's mir sehr, sehr gut gehen. I know how to work. Ich weiß zu I'm arbeiten. Passionate. Und ich bin da sehr leidenschaftlich. But God has called me to put all of that into His kingdom. Aber Gott hat mich dazu berufen, all das in sein Königreich hineinzulegen. I hope that I don't pressure people to do it like I do it. Und ich hoffe nun, dass ich dazu jetzt Menschen nicht dränge, dasselbe zu tun, so wie ich es mache. That's what my father did, and I don't want to be like that. Weil das hat mein Vater gemacht, und so möchte ich nicht sein. When I was a little boy, I was building something in the basement. Ich habe im Keller als kleiner Junge irgendwas gebaut. Cutting and nailing and. Habe da gesägt und gehämmert. My father walks in. Mein Vater ist reingekommen. What are you doing? Was machst du da? I'm building a little house. Na, ich baue ein kleines Haus. I got something better for you to do. Come here. Ich habe was Besseres für dich. Komm. And he would show me a stack of like 50 shelves. Und hat mir da einen Stapel gezeigt von circa 50 Kursen. Put a piece of sandpaper in my hand and said, Brettern. This is. Ja. Und dann hat mir ein Stück so Schleifpapier in die Hand and gegeben. Say, this is better. Hat gesagt, das ist besser. Nice and straight. Schön gleichmäßig. Now try that. And I'd have to. Ich habe das gemacht dann. This is unbelievable. Das ist unglaublich, nicht wahr? I mean, like I'm a slave here. Ich meine, wie ein Sklave bin ich mir vorgekommen. And when my father came home, we would all run. Und wenn mein Vater nach Hause kam, dann sind wir alle verschwunden. When he came home, he'd always do the same thing. He'd always press the gas before he turned the car off. Und jedes Mal, wenn er nach Hause gekommen ist, ist er noch kurz aufs Gas gestiegen, bevor er den Wagen abgestellt hat. And when you heard that, you were like, Dad's home. Und wenn wir das gehört haben, ja, sind wir verschwunden. The slave master's home. Get der Sklaventreiber out of here. Kommt. Saturday morning, what were we doing? Am Samstagmorgen, was machten wir da? We were helping him to prune all of his trees, all of his hundreds of fruit trees. Da haben wir ihm geholfen, all diese hunderten von Obstbäumen zu beschneiden. Dad, all the kids are playing baseball, baseball. Papa, alle anderen gehen Saturday Baseball spielen morning, am Samstagmorgen. Baseball. You play baseball right here. Keep picking the sticks up. Let's go. Hier könnt ihr Baseball spielen. Da glaubt die ganzen Zweige auf. I just hope that I'm not like that. I hope that when I walk into a room. ich hoffe, dass ich nicht so bin. Also, dass wenn ich in einen Raum hineintrete, Pastor Rob's here. Ah, der Pastor Rob kommt. I just hope it's not like that. Also, ich hoffe, dass das nicht so ist. He's gonna put me in the killer. Will, dass ich. He's gonna have me clean the terrace. Der wird mich gleich einteilen zum Putzen der Terrasse. I don't want anyone to ever feel like that. Also, so möchte ich niemals jemanden fühlen lassen. 34 years ago, I heard about tithing. Vor 34 Jahren habe ich eben gehört, was es bedeutet, den Zehnten and zu geben. I remember it was a small Bible study on a Saturday night. Ich erinnere mich daran, es war eine kleine Bibelrunde am Samstagabend. It was kind of like, that was like my church. Es war meine Gemeinde dort. And I put $100 bill in the offering. Und ich habe dort $100 in die Spende gegeben. I was only making $2.80 an hour. Ich habe damals $2.08 in der Stunde verdient. Less than 2 euros an hour. Also es sind weniger als 2 Euro in der Stunde. And that $100 was like $10,000, you know. Und diese $100 waren für mich so wie $10,000. And the next week, the pastor got up. Und die darauffolgende Woche ist der Pastor aufgestanden. And he said, "You know what?" Und hat gesagt, wisst ihr was? We checked the offering last week. Wir haben letzte Woche die Spende durchgezählt. One of your kids. Und einer der Jungen. One of your kids put $100 bill in there. Einer der Jungen hat $100 da hineingegeben. And it just made me weep. Und ich habe einfach zu weinen begonnen. And I thought, wow, that's cool. Das ist cool, habe ich mir gedacht. Yeah, I mean, wow, really, that was a blessing. Yeah, das war wirklich ein Segen. Wasn't just a loss. Es war nicht ein Verlust. It was a blessing. Nein, es war ein Segen. Can we just turn to 2 Corinthians 9? Können wir zum 2. Korinther 9 einmal blättern? Because here is like the key promise for us. Weil hier ist diese Schlüsselverheißung für uns. And I try to always realign back with this text in my own giving. Und ich versuche mich da immer wieder auszurichten in meinem eigenen Geben mit diesem Text. Because in 35 years I've not lacked anything. Weil in den 35 Jahren habe ich in den 34 Jahren ist mir nichts abgegangen. There's been some tight times, of course. Ja, vielleicht hat es ein paar knappe Zeiten gegeben. There's been some times where like, whoa, who's going to pay for this and who's going to pay for that? Zeiten, wo ich mir dachte, wer wird das bezahlen oder wer wird dieses bezahlen? But God always came through. Aber Gott ist da immer wieder durchgedrungen. Just listen to these verses and I just ask you in your quiet time, read over them. Also ich höre euch mal diese Worte an und ich bitte euch, dass ihr in eurer stillen Zeit because this is God's economy. Weil das ist die Ökonomie Gottes. And especially in these times, und ganz besonders in diesen Zeiten, when the world economy is so shaky, wo die weltliche Wirtschaft so wackelig dasteht. We are not part of the world economy only. Aber wir sind nicht nur Teil dieser Weltökonomie. We're in God's economy. Wir leben in Gottes Ökonomie. We don't fear like the world fears. Und wir haben nicht solche Ängste, wie die Welt sie hat. When Isaac in Genesis chapter 26 planted, als der Isaac in 1. Mose 26 den Samen gesät hat, his crop was 100-fold. Kam es zu einem hundertfachen Ertrag. For every seed he put in, there was 100 plants that came up. Jedes Samenkorn, das er da reingelegt hatte, das erbrachte hundertfachen Ertrag. It says, because the Lord blessed him. Und es heißt, weil ihn der Herr segnete. And God can make anything out of nothing. Und Gott kann alles machen aus dem Nichts heraus. I can be walking down the street and I just find a diamond ring. Ich könnte auf der Straße gehen und könnte einen Diamantring finden. Thanks, Lord. He can do anything he wants. Und er könnte machen, was auch immer er will. I can open my wallet and suddenly there's 10,000 euro in there out of nowhere. Könnte meine Geldbörse öffnen und plötzlich wären da $10,000 oder Euros drinnen. He can do anything he wants. He's not threatened. Also er könnte alles tun, was er will. He's not there thinking, oh, I promised them, but how am I going to do this? Also er denkt nicht so, ich habe ihnen ja das verheißen, aber wie soll ich das jetzt machen? This is stressful. Someone help me. Also dann muss mir irgendjemand helfen. Give me an idea. Gib mir eine Idee. Whoa, it's really getting out of control down there. Ah, das läuft da wirklich aus dem Ruder. And he prayed and he's believing, but I don't know how I can do this. Er hat gebetet und er glaubt und wie soll ich das jetzt machen? God can do anything. Gott kann alles machen. Anything. Alles. He's not up there stressed out. He's just watching. Der hat da keinen Stress und er beobachtet uns. He's watching, right? 1 Peter chapter 3 verse 12. 1. Petrus 3 Vers 12. The Lord is watching over those who do right. Der Herr beobachte diejenigen, die das Richtige tun. We don't do right because we're good. We do right because we're loved. Aber wir tun nicht das Richtige, weil wir gut sind, sondern weil wir geliebt sind. So for those who are tithing, thank you so much. Also für diejenigen, die den Zehnten geben, herzlichen Dank. But let me say this. Aber lasst mich Folgendes sagen. If you're tithing because you are good, wenn ihr den Zehnten gebt, weil ihr gut seid, that's not good. Dann ist das nicht gut. You gotta change that. Das muss man verändern. You gotta go to God and let God love you right out of that. Ihr müsst zu Gott gehen und müsst es einfach zulassen, dass Gott seine Liebe erweist. Please forgive me. Und dann sagt ihr, Gott, vergib mir. I've been tithing 54 years. Ich habe 54 Jahre den Zehnten gegeben. I thought I was good. Weil ich gedacht habe, ich bin gut. That's not good. That's bad. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. But I want to change that to I'm tithing because you're good. Aber ich möchte das verändern, und zwar dahingehend, dass ich sage, du bist gut. You see, the man in Luke chapter 18, he was tithing. Der Mann in Lukas 18, er gab den Zehnten. He came into the temple and said, Lord, I thank you. Und er kam in den Tempel und sagte, Herr, ich danke dir. Thank you. Danke. I'm not like these. Danke, dass ich nicht so bin wie der da. Oh, I'm a happy man. Ah, ich bin ein glücklicher Mann. Danke. I don't steal. Ich stehle nicht. I don't cheat. Ich betrüge nicht. I don't commit adultery. Ich begehe keinen Ehebruch. I give my tithe. Ich gebe meinen Zehnten. I fast twice a week. Zweimal bete ich, faste ich. Thank you. Thank you. Danke. Yeah. Danke. Actually, he wasn't thanking God. Aber genau genommen hat er nicht Gott gedankt. He was just thanking himself. Er hat sich selbst gedankt. Because the Lord said he was doing it out of self-righteousness. Weil der Herr sagte, er tat es aus Selbstgerechtigkeit. That's not what we want. Das wollen wir nicht. Right? Tithing is not a license. Also das Geben des Zehntens ist keine Lizenz. To do anything else you want. Dass man dann alles andere machen kann, was man will. Okay. So for those who are not. Also die, die das nicht geben. Listen to this promise. Hört euch einmal diese Verheißung. Verse 6. Vers 6. Remember this. Das aber bedenkt. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. But the one who plants generously will get a generous crop. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Now this is really important, the next line. Das ist ganz wichtig. Und jetzt der nächste. You must each decide in your own heart how much to give. Also an jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. You decide before the Lord. Also ihr entscheidet vor dem Herrn. And don't give reluctantly or in response to pressure. Und nicht aus Unwillen oder aus Zwang. For God loves a person who gives cheerfully. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. God will generously provide all you need. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. This is God's economy. Das ist die Ökonomie Gottes. Then you will always have everything. So dass ihr in allem, alle Zeit, don't you want to be in that economy? You will always have everything you need. Dass ihr alle Zeit alles habt, was ihr braucht. And plenty left over to share with others. Und überreich seid zu jedem guten Werk. As the scripture says, wie geschrieben steht, they share freely. Er hat ausgestreut. And give generously to the poor. Er hat den Armen gegeben. Their good deeds will be remembered forever. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Because you have an eternal account. Weil du dieses ewige Konto hast. Just to end. Nun im Abschluss. Tithing is not from the law. Also das Geben des Zehnten kommt nicht aus dem Gesetz heraus. It comes from Abraham. Das kommt vom Abraham her. From before the law. Noch vor dem Gesetz. I've had debates with people. Ich hatte da schon genug Diskussionen not mit Leuten. From my side, but from their side. Also von deren Seite aus, nicht von meiner talked Seite. About tithing, and I don't agree with you. Ja, du sprichst ja von Mose und damit bin ich nicht einverstanden. No, they said, you know, you talk about tithing. Du sprichst über das Geben des Zehnten. I don't agree. Fine, but you still have to honor the Lord from the first. Nun fein, aber du musst noch immer den Herrn von den ersten Dingen ehren. You don't honor God unless you honor him from the first. Du ehrst Gott nicht, wenn du ihm nicht die Ehre gibst von all den ersten. Someone said, well, I give it all. Jemand sagt, nun, ich gebe eh alles. But they never give it all. Aber die geben nie alles. It's just a good way of giving nothing. Es ist einfach eine gute Art, um zu sagen, ich gebe nichts. I give it all. Ich gebe eh alles her. Really? Wirklich? Okay, here's the bucket. Give it all. Ja, da ist der Korb. I give it all. Alles. I give my whole life. Ich gebe mein ganzes Leben hin. But they actually don't give anything. Aber genau genommen geben sie nichts. Again, watch this. Nochmals, beachtet das. God is testing us. Gott prüft uns. Malachi chapter 3. Malachi 3. Test me. Prüft mich. You know, when you test something, it's for a time period. Also wenn man etwas testet oder prüft, dann ist das für eine gewisse Zeitperiode. Now, test this shampoo. Ich überprüfe jetzt diese Haarshampoo. Ich probiere es aus. Ich mache das 3-4 Mal. God says, test me. Gott sagt, prüft mich. Malachi 3:10. In Malachi 3:10. Bring your tithe to me. Bring den Zehnten. And see if I don't open the windows of heaven. Und dann schaut mal, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Now, you got to pray that as a godly person. Nun, man muss das als gotterfüllter Mensch beten. You can't pray that. Du kannst das nicht beten and be an evil person. Und gleichzeitig ein böser Mensch sein. You got to pray that as a person who's honest before God. Du musst das beten als ein Mensch, der ehrlich vor Gott ist. God, forgive me, cleanse me. Gott, vergib mir, reinige mich. I want to walk with you. Ich möchte mit dir wandeln. And I want to honor you. Und ich möchte dich ehren. I want to invest in your kingdom. Ich möchte in dein Königreich investieren. And I want to be a steward. Und ich möchte ein Verwalter sein. Of anything you'd like to give me. Von all dem, was du mir geben möchtest. But the test is this. Aber der Test besteht darin. The test is 10%. Der Test besteht in den 10%. In the past, I have tried to make it easy for people. In der Vergangenheit habe ich versucht, das immer leicht zu machen für die Menschen. Not good. Das war aber nicht gut. I have said this, like, ich habe Folgendes start with gesagt. 1%, fang mit 1% an. And then 2, und dann 2. And then 3. Und dann 3. And then 4. 4. It doesn't work like that. Aber so funktioniert es nicht. This is the way it works. Ich sage euch, wie es funktioniert. Do it for a month. Mach das einmal einen Monat test lang. God. Und prüft Gott. But keep darin. A journal. Und führ dein Tagebuch. Say, God, I've given this much. Und sagt, Gott, ich habe so and viel I gegeben. Want to get into this. Und ich möchte da hineingelangen. You know, you said test me, I'll test you. Du hast gesagt, ich soll dich überprüfen, also ich prüfe dich. And begin to look for doors that are opening. Und schau da mal, haltet Ausschau nach Türen, die sich da öffnen. And make sure that you're in faith when it comes. Und versichert euch, dass ihr im Glauben steht, wenn das dann kommt. So that when God pours out something, so dass wenn Gott etwas ausleert, you don't say like, oh, look. Special gift. Dass ihr dann nicht sagt, ein besonderes Geschenk. Just for me. Nur für It's mich. It's the car I always wanted. Das ist das, was ich schon immer wollte. And then you walk away like one of the 9 lepers. Und dann gehst du so weg wie einer von diesen 9 Leprösen. And God said the deal was. Aber Gott hat gesagt, das Geschäft lautete I bless doch. You, ich segne dich. And you remember. Und du erinnerst dich dran. And then you bless again. Und dann segnest du wiederum. I'll bless again. Du segnest wiederum. This is God's economy. Das ist die wirtschaftliche. Read these verses, think about it, pray about it. Also lest das, denk drüber nach, betet darüber. The Lord may be coming back soon. Der Herr wird vielleicht sehr bald zurückkommen. You'll be happy you did. Und ihr werdet froh sein, dass ihr das gemacht habt. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for all you've given us. Danke für alles, was du uns gegeben hast. Our life is but a vapor on earth. Mein Leben ist wie ein Hauch hier auf Erden. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. And you've never received God's love in your life. Und du hast Gottes Leben niemals aufgenommen. Maybe this is the first time you've been in a service like this. Und du bist vielleicht zum ersten Mal in solch einem Gottesdienst. It's not about a church, it's about you and God. Es geht nicht um die Gemeinde, um eine Kirche, es geht um dich und um Gott. Would you like to pray with me this morning? Möchtest du heute Morgen mit mir beten? And just ask God to fill your heart with His love. Und Gott einfach darum bitten, dass er dein Herz mit Liebe erfüllt. Because of the sacrifice of Jesus for you. Wegen des Opfers, das Jesus für dich gebracht hat. Are you ready? Bist du bereit? Pray this prayer with your mouth. Speak it out. Bete dieses Gebet mit deinen Lippen. Sprich es aus. Quietly. Ganz ruhig. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. All the selfish things that I've done. All die selbstsüchtigen Dinge, die ich gemacht habe. All the hurtful things I've done. All die verletzenden Dinge, die ich gemacht habe. All the dishonest things I've done. Alles das Entehrende, was ich gemacht habe. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Forgive me. Und vergib mir. Say those words quietly. Sprich diese Worte leise aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your love. Erfülle mich mit deiner Liebe. Just take a deep breath. Atme einmal ganz tief ein. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. If you honor me. Wenn ihr mich ehrt, I will honor you. Werde ich euch ehren. Maybe God's speaking to you this morning. Vielleicht spricht Gott heute zu dir. Pray with me. Bete mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. I want to honor you. Ich möchte dich ehren. With my finances. Mit meinen Finanzen. Sometimes it's difficult. Manches Mal ist es schwierig. But I want to step out in faith. Aber ich möchte einen Schritt hinaustreten im Glauben. I want to live under your blessing. Ich möchte unter deinen Segen stehen. I commit myself this morning. Und ich gebe mich heute dir hin. To test you. Um dich zu prüfen. Help my unbelief. Hilf meinem Unglauben. I pray. Das bete ich. We have prayer teams if you want. Es gibt Gebetsteams, wenn ihr sie braucht. Over near the connect point. Da drüben beim connect point. If you have a burden. So wenn ihr eine Last habt. And you just need someone to help you pray. Und jemanden braucht, der euch dabei hilft und mit euch betet. Quietly walk over. Dann geht dort leise rüber. Okay. Father, we pray this morning for all the other churches in Austria. Vater, wir beten heute Morgen für all die anderen Gemeinden in Österreich. All those in Vienna. Für alle, die in Wien sind. Gianni Gaeta. Für Gianni Gaeta. Daniel Zuck. Daniel Zuck. So many people we know and could name. So viele, die wir kennen heute. We lift them all up to you. Wir wollen sie alle hochheben zu pray dir. For Bishop Schönborn, Cardinal Schönborn. Wir beten auch für den Kardinal Schönborn. Give him wisdom, Lord. Gib ihm Weisheit, Herr. Pray for all of our Catholic brothers and sisters. Wir beten für alle unsere katholischen Brüder und Schwestern. Those who believe with their heart in Jesus. Die von ganzem Herzen an Jesus glauben. For all of our Baptist and Pentecostal. Auch all unsere Brüder bei den Baptisten, bei den Pfingstlern, bei den Charismatischen, Methodists, bei den Presbyterien und bei den Methodisten. All the churches. Alle Gemeinden. All nationalities, we pray. Alle Nationalitäten, dafür beten wir, Herr Jesus. Just lift your hand and thank the Lord. Hebt eure Hand und dankt dem Herrn. And just speak out a blessing on the body of Christ. Und sprecht einen Segen aus über den Leib Christi in Austria, in Österreich. God, bless this country. Segne dieses spiritually. Land in geistlicher Hinsicht. Jesus, move mightily. Herr Jesus, beweg dich ganz mächtig. We pray, Father. Das beten wir, Vater. Jesus. Jesus. Amen. Amen.